Willen an. Ich kenne, was ich bin, Leib, Leben und Verstand, Gesundheit, Kraft und Sinn, der du mich lässt mit frohem Mund genießen, sind Ströme deiner Gnad, die du auf mich lässt fließen. Lieb, Fried, Gerechtigkeit und Freud in deinem Geist sind Schätze, dadurch du mir schon hier ein Vorbild weist. Was Gutes du gedenkst, mir dorten zuzuteilen und mich an Leib und Seele.